Kundgabe 1403. Empfangen durch Bertha Dudde am 1.5.1940. Der durch den Widersacher gebundene Wille. Das gekettete Wesen hat stets den Willen, sich zu befreien, solange es seine Fesseln spürt als Zwang. Denn dann ist es noch nicht sich bewusst, dass es sich in einer Lage befindet, die nicht seiner eigentlichen Bestimmung entspricht. Es verlangt nach etwas anderem als dem gegenwärtigen Zustand. Es erkennt sich also noch als ein gebundenes Wesen und strebt der Freiheit entgegen. Es wird nun nur noch den Trieb haben, seine Lage zu verbessern und also auch seinen Willen gebrauchen, sich frei zu machen. Während ein Wesen, das völlig in der Gewalt des Bösen ist, nicht das Verlangen hat, sich daraus zu befreien. Es sieht seinen Zustand als selbstverständlich an. Es ist sich seiner eigentlichen Bestimmung nicht bewusst. Sein Wille ist unfrei und führt nur immer aus, was ihm die finstere Macht zu tun befiehlt. Es ist dieser Zustand darum so trostlos, dass er den Willen gefesselt hält und ein Erkennen der Lage erschwert, wenn nicht gar ausschließt. Der Mensch ist in diesem Zustand ganz zufrieden. Er lebt seinen irdischen Zielen. Er spürt weder Zwang noch Unfreiheit. Er ist nicht von dem Gefühl beseelt, sich auflehnen zu müssen gegen die ihn zwingende Macht. Denn diese lässt ihm im Erdenleben vollste Freiheit. Er füllt seine irdischen Begierden und versetzt ihn also in einen zufriedenen Zustand, der gar keine Änderung dessen strebenswert erscheinen lässt. Es ist also der Wille gebunden. Es hat der Widersacher sich ganz dessen bemächtigt. Und daher ist der Kampf um solche Seelen außerordentlich schwer. Denn der Wille des Menschen muss sich Gott zuwenden. Erst dann kann ihm Hilfe entgegengesandt werden von Gott. Und es begehrt der Mensch stets das, was ihm augenscheinlich und begehrenswert ist, was er irdisch ergreifen kann. Das Gottverleugnen aber ist etwas rein Geistiges und kann erst dann empfunden werden, wenn irdischer Besitz nicht mehr angestrebt wird. Es kann Letzteres aber nur so erreicht werden, dass die Macht des Widersachers den Menschen sichtbar erschüttert wird. Also die Materie, der Besitz, dem Menschen als zerstörbar bewiesen wird, dass er erkennt, dass das, wonach sein Herz Verlangen trägt, der Vernichtung anheimfallen kann, so es einer höheren Macht beliebt. Es muss ihm also eine höhere Macht bewiesen werden, eine Macht, die seinem Verlangen entgegengesetzt ist, eine Macht, die das zerstören kann, was er sich aufgebaut hat. Und dieser höheren Macht muss er sich unterordnen wollen, aus der Erkenntnis heraus, dass sie das wahre Ziel ist, das dem Menschen gesetzt worden ist, von Anbeginn. Erst dann beginnt der Wille des Menschen, sich der Macht des Widersachers zu entwinden. Und nun wird ihm Hilfe zugehen von oben. Amen.